Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen. Piratenpartei weist auf die Belange von Menschen mit Behinderungen hin. Jährlich zum 3. Dezember findet der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Um einen gleichberechtigten Zugang und Teilhabe für alle Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen zu bieten, ist es essentiell, dass Barrierefreiheit und Inklusion auf allen gesellschaftlichen Ebenen umgesetzt werden. So nennt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unter anderem den ungehinderten Zugang zu Informationen und Kommunikation ein grundlegendes Menschenrecht. Dies schließt das Web zwar ausdrücklich ein, bezieht sich aber auch auf die Offline-Wirklichkeit. Die Piratenpartei Deutschland hat sich bei ihrem jüngsten Bundesparteitag zur gesamtgesellschaftlichen Inklusion bekannt. Thomas Küppers, sozialpolitischer Beauftragter der Piratenpartei Deutschland, erklärt dazu: Wir Piraten wollen die Partizipation und Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen durch die digitale Revolution in allen Bereichen des Lebens verbessern. Denn alle Menschen haben ein Recht darauf, als gleichberechtigte Mitglieder vollumfänglich in unsere Gesellschaft aufgenommen zu werden. Wenn wir dieses Ziel gemeinsam erreichen, sind wir Piraten unserer Vision von einer inklusiven Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Barrieren und Ausgrenzung, die Andersartigkeit als Bereicherung wahrnimmt, schon einen großen Schritt näher gekommen. Es ist traurig, dass es extra eines Gedenktages für Menschen mit Behinderungen bedarf. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Interessen der Menschen mit Behinderungen jederzeit von Politik und Gesellschaft berücksichtigt werden. Die Piratenpartei Deutschland nimmt die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen besonders ernst. So wird auf allen Parteitagen auf Barrierefreiheit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Menschen mit eingeschränktem oder fehlendem Hörvermögen oder Sehvermögen geachtet. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.